Kurzwellenpanorama, das Medienmagazin von Radio Österreich International. Hier ist OE5AH Anton Habsburg. Wolf Harrand sagt herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Medienmagazins, die wir einer der interessantesten Persönlichkeiten des Amateurfunks in Österreich widmen, OE3AH bzw. OE5AH, Diplom-Ingenieur Anton Habsburg bzw. und jetzt wird verständlich, warum wir ihm besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen, Erzherzog Anton von Habsburg-Lothringen. Als Orientierungshilfe zunächst einige Stichwörter. Biografische Angaben? Erzherzog Anton von Habsburg-Lothringen. Sohn von Leopold Salvator und Blanca von Bourbon. Geboren am 20. März 1901. Gestorben am 22. Oktober 1987 in Salzburg, begraben in Mondsee. Verehelicht mit Elena, Prinzessin von Rumänien, 1931. Geboren am 23. Dezember 1908, beziehungsweise nach dem rumänischen Kalender am 5. Januar 1909. Gestorben 1991 in Elwood City, Pennsylvania, USA, als Mutter Alexandra. Kinder: Stefan, Maria Ileana, Alexandra, Dominik, Maria Magdalena, Elisabeth. Stichwort Erzherzog. Titel des österreichischen Landesfürsten, um diesen, der nicht in die Reihe der Kurfürsten aufgenommen war, doch im Rang über die anderen Herzöge des Reichs zu stellen. Zuerst von Herzog Rudolf IV., 1358 bis 1365, beansprucht im Privilegium Maius. 1453 von Kaiser Friedrich III. Endgültig bestätigt. Und wie wird man Erzherzog? Dazu der ausgewiesene Experte Helge Reindl. Also das ist ganz leicht zu erklären. Grundsätzlich aus dem Hause Österreich hat jeder männliche Nachkomme, wenn der Vater, und das ist ja gegeben, ein Erzherzog ist, den Titel automatisch Erzherzog. Beim Erzherzog Anton ist es insofern auch leicht zu erklären. Sein Vater war der Erzherzog Leopold Salvator. Und ergo natürlich auch seine Kinder sind Erzherzoginnen oder Erzherzöge. Stichwort Adelsprädikat. Die österreichisch-ungarische Monarchie zerfiel am Ende des Ersten Weltkriegs. Am 12. November 1918 wurde in Wien die Österreichische Republik ausgerufen. Durch Gesetz vom 3. April 1919 wurde österreichischen Staatsbürgern in Österreich das Führen eines Adelstitels im amtlichen Verkehr untersagt. Der Titel fiel, die Würde und das Prestige blieben gewahrt, zumindest für viele Zeitgenossen. Rückblick also auf ein ereignisreiches Leben, in dem sich auch das wechselhafte Schicksal Österreichs geradezu beispielhaft widerspiegelt. Originalton, Diplom-Ingenieur Anton Habsburg, aufgezeichnet unter anderem kurz nach dessen 85. Geburtstag im April 1986. Frage: Der Beginn Ihrer Tätigkeit reicht zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Wie sind Sie eigentlich zum Funkhobby gekommen? Ich bin zum Funk als junger Bub. Hörte man das Funken und nun fanden Morsezeichen. Und da habe ich von meinem Vater erreicht, dass er mir ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Da konnte ich machen, was ich wollte. Und nun mussten wir als junge Buben auch früh ins Bett gehen und durften nicht vor 6 Uhr früh aufstehen. Aber ich schlich mich aus meinem Bett heraus in mein geheimes Zimmer, wo ich mich einsperrte und habe in den Nächten durch eben das Funken mehr gelernt. Damals gab es eine einzige Betriebsart, die Telegrafie. Ihr sollte Anton Habsburg sein Leben lang die Treue halten, allen Neuerungen zum Trotz. Noch kurz vor seinem Tod sagte er: Mein Lieblingsband ist das 20-Meter-Band und ich arbeite eigentlich nur in Telegrafie. Und obwohl mein heutiger Sender auch geeignet ist für Telefonie, bleibe ich dabei. Zurück zu den Anfängen. Morsen konnte der junge Bub, seine kaiserliche Hoheit, der Erzherzog, also bald. Nun bastelte er sich auch einen eigenen Sender zusammen. Der Sender bestand aus einem ganz gewöhnlichen Funken, der zwischen Antenne und Erde gesprungen ist. Da die primäre Spannung sehr stark war oder der Strom sehr stark war, konnte ich nicht mit einer gewöhnlichen Taste tasten, sondern ich musste auf dem Tisch eine Eisenplatte haben, auf der ein Draht angebunden war, und in der Hand hatte ich einen Holzgriff mit einem Draht daran, an dem der zweite Draht der Taste befestigt war. Und damit habe ich auf der Eisenplatte geklopft, so wie ein Trommler auf seiner Trommel, und habe dadurch funken können. Nun wollte ich natürlich auch Versuche machen, zu senden. Und da es natürlich damals im Ersten Weltkrieg keine Amateure gab, habe ich mich entschlossen, mit dem Kriegsministerium in Wien, das Rufzeichen war LY, in Funkverbindung zu treten. Natürlich bin ich, wenn ich von der Schule zurückgefahren bin, zuerst zum Kriegsministerium gefahren, habe dort mit dem Funker gesprochen und ihm gesagt, ich werde ihn in Funktelegrafie anrufen und wäre ihm sehr dankbar, wenn er mich hört, dass er mir antworten soll. So entstanden meine ersten Funkverbindungen. Ich rief LY und LY antwortete und er hörte mich sehr gut. Das reizte zum Experimentieren. Einmal ging Anton Habsburg ins Kloster, konkret in die Annagasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Dort, sagt er, unterbrach ich den Blitzableiter zum Kupferdach des Kirchturms, klemmte meine Funkstation dazwischen und habe auch von dort das Kriegsministerium gerufen mit dem Kupferdach des Kirchturmes, und die Verbindung klappte wunderbar. Noch als Schüler engagierte sich der junge Erzherzog auch nachrichtendienstlich. Und dann habe ich im Ersten Weltkrieg jede Nacht oder jeden Tag an die 30 Seiten chiffrierte Telegramme empfangen der feindlichen Stationen. Da war die feindliche Station der Eiffelturm, FL-Rufzeichen. Dann war die feindliche Station Coltano in Italien, ICI. Dann war die feindliche Station Moskau, MSK. Und die sandten immer gegenseitig chiffrierte Telegramme, Zahlen. Und da habe ich also immer diese Zahlen aufgenommen, sehr schön geschrieben. Und dann, wenn wir sind in die Schule gefahren, ich bin ins Gymnasium in Wien im dritten Bezirk gegangen. Und als wir von der Schule dann nach Haus gefahren sind, sind wir immer zum Kriegsministerium gefahren. Und ich habe dem Funker dort meine geheimen Empfangssachen übergeben. Und das hat dem Funker sehr gefreut. Er hat gesagt, schauen Sie, ich kann was nicht brauchen, weil ich ja den Schlüssel nicht weiß, aber wenn Sie es brauchen können, ist es gut, sonst werfen Sie es weg. Kleine Ergänzung, Ergebnis unserer Recherchen. Die Abteilung Militärchiffren in der sogenannten Evidenzgruppe bestand aus drei Gruppen. Russische Chiffren unter Viktor von Marchesetti, rumänische Chiffren unter Hauptmann Cornelius Savu und italienische Chiffren unter Major Andreas Fiegel. Er wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Hauptkryptologe der Republik Österreich und nach der Annexion 1938 Berater der Chiffrierstellen im faschistischen Deutschland. Und eines Tages sagt er mir, wissen Sie, es ist wunderbar, dass Sie uns das immer gebracht haben, denn wir haben immer kontrolliert und Ihre Zahlen waren immer genau. Es waren keine Fehler. Und neulich sind bei uns am Lahrberg die Antennen heruntergefallen durch Reif, alle Antennen gerissen. Es war kein Empfang mehr, aber wir hatten Ihre chiffrierten Telegramme und die konnten wir natürlich dann auswerten. Und dann kam das Jahr 1918, das Ende der Monarchie, das Ende des Habsburgerreichs. Kaiser Karl dankte ab, die Familie ging ins Exil, da war Anton Habsburg 17. Nach dem Ersten Weltkrieg ist meine Familie nach Spanien gefahren. Dort habe ich zuerst die spanische Sprache erlernen müssen, dann habe ich Technik studiert und da vergingen mehr als 6 Jahre, bis ich den Titel eines Elektroingenieurs in Spanien erhalten habe. Nachdem ich diesen Titel hatte, habe ich in Spanien als Elektroingenieur 1 Jahr gearbeitet. Genaueres dazu von Emanuel Strunz aus Geico 3 Ecosera zu seiner Rolle etwas später mehr. Er war bei Ford angestellt in Spanien für die Ausbildung von landwirtschaftlichen Maschinen und unter anderem auch über Flugzeuge, denn Ford hatte auch flugtechnische Einrichtungen. Und das Flugzeug, nicht das Auto oder der Traktor, bestimmte den künftigen Werdegang des Diplom-Ingenieurs. Und das kam so, Anton Habsburg. Nach dem einen Jahr wurde ich von der Fabrik nach England geschickt, um dort auch als Ingenieur zu arbeiten. In England war meine technische Tätigkeit die, Fehler zu finden, die von belgischen, französischen, spanischen und englischen Firmen gemacht wurden. Nach einem Jahr bin ich zurück nach Spanien. Ich hatte aber vorher in England meinen ersten Flugzeugführerschein gemacht und habe dann mit meinen Ersparnissen in England ein Flugzeug gekauft, mit dem ich nach Spanien geflogen bin und habe mich dort fliegerisch betätigt als Fluglehrer. Ich habe Rundflüge gemacht und habe so mir Geld verdienen können, ohne bei einer Firma angestellt zu sein. Die Zeit in Spanien ging für den frisch gebackenen Fluglehrer allerdings bald zu Ende. Schon im Jahre 31 war in Spanien die Revolution und es war zweckmäßig, Spanien zu verlassen. Ich hatte noch das Glück, mein Flugzeug retten zu können, indem ich bei Nacht und Nebel von Barcelona weggeflogen bin nach Frankreich. Dann habe ich im Jahr 31 geheiratet, 1 Jahr in München gelebt und im Jahr 32 bin ich wieder in Österreich gewesen und wir haben das Schloss Sonnberg bei Hollabrunn erworben und dort habe ich nun natürlich meine Funkstation wieder aufgebaut. Ich habe im Laufe der Jahre mir einen Flugplatz gemacht, ein 2-motoriges Flugzeug gebaut und habe nun in dem Flugzeug auch natürlich meine Funksendestation gehabt, auf der 900 Meter Welle für die Flugsicherung. Anton Habsburg hatte bald einen kleinen Kreis begeisterter Funkfreunde um sich geschart. Zu ihnen gehörte Willi Blaschek, OE3WB, Fritz Haas, OE1FH und auch Emanuel Strunz, heute OE3ES, wir ließen ihn ja schon zuvor zu Wort kommen. Er hatte wiederholt mit Anton Habsburg gefunkt und wurde eines Tages kurzerhand zu einem längeren Aufenthalt nach Schloss Sonnberg eingeladen. Dies war übrigens ein Hochzeitsgeschenk der Schwiegermutter gewesen, der Königin von Rumänien. Und Strunz, wie fühlt man sich denn als junger Republikaner in dieser immer noch monarchistisch angehauchten Umgebung? Es war üblich, das habe ich gelernt von seinem Adjutanten, da hat er mir gesagt, ja, wir sind eigentlich gewohnt, ohne nachzudenken, keine Hoheit zu sagen. Das ist die Kurzbezeichnung von kaiserliche Hoheit. Nicht, dass er Wert drauf gelegt hätte, aber nachdem alle im Schloss überall immer Karlo Hochkreuz gesagt haben, hat man es einfach genommen, ohne nachzudenken. Emanuel Strunz kannte sich auch beim Flugfunk aus, das war praktisch, denn... Und da hat er auch einen Flugplatz gehabt auf dem großen Terrain und bei dem Flugplatz war natürlich auch eine Funkstation und in den Flugzeugen natürlich auch Funkgeräte. Und so kam ich dazu, mich auch mit ihm nicht nur auf der einen Seite, sondern über die erlaubten damaligen Funkwellen, das waren keine Amateurwellen, in Kontakt zu treten, egal wohin er geflogen ist. Er ist oft nach Spanien geflogen und überall hin war eine Telegrafiefunkverbindung mit dem Flugzeug da. Die Konstellation lockte zu allerlei Experimenten. Noch wusste man ja wenig über die Ursachen der Phänomene der Wellenausbreitung. Anton Habsburg? Eines Tages machten wir folgenden Versuch. In der Bodenstation an meiner Amateurfunkstelle im 20-Meter-Band saß Willi Blaschek. Im Flugzeug war Fritz Haas, OE1FH, und hatte eine Kurzwellenstation auf 20-Meter-Band und die Antenne war am Flugzeug zwischen den Tragflächen verspannt, während ich für den Flugsicherung eine Schleppantenne hatte. Ich wollte nun feststellen, wie die Kurzwellen sich fortpflanzen, ob sie der Erdoberfläche folgen oder nicht. Als ich etwa 100 Kilometer entfernt war, da konnte Willi Blaschek mich nicht hören, wenn ich unter 1000 Meter war. Wenn ich wieder gestiegen bin, hat er mich wieder gut gehört, bin ich wieder heruntergegangen, sind meine Zeichen langsam verschwunden. Nun flog ich weiter auf 200 Kilometer und da musste ich natürlich höher gehen, damit Willi Blaschek in Sonnberg mich gut hört. Und wieder war derselbe Effekt, ging ich herunter, verschwand, sind meine Zeichen langsam verschwunden, ging ich wieder hinauf, hat er mich wieder gut gehört. So flog ich dann auch auf 300 Kilometer Distanz und da musste ich natürlich auf etwa 3000 Meter Höhe gehen und dasselbe Phänomen, dass wenn ich mich der Erde näherte, konnte man meine Zeichen und ich konnte auch Willi Blaschek nicht hören. Also war es festgestellt, dass die elektrischen Wellen nicht der Erdoberfläche folgen, sondern tangential von der Erde weggehen. Es gab bei diesen Ausbreitungsversuchen noch andere Überraschungen. Emanuel Strunz? Und da hatten wir Untersuchungen gemacht mit Wien. Wir sind da bei Ungarn gewesen, haben eine gute Verbindung mit Wien gehabt und plötzlich ruft in den Sprechpausen jemand in Englisch an. Wir waren fast erstaunt, was heißt das? Ab 10 Meter England, was ist das? Gibt's ja nicht. What's your call? Und da hat herausgestellt, das ist eine amerikanische Station im Staat New York. Und damals hatten wir einer der ersten Verbindungen zwischen Österreich und Amerika auf dem 10-Meter-Band gemacht. Heute ist das eine uninteressante Sache. Damals war es Sensation. Und gleich anschließend kam dann ein indischer Amateur, der uns gehört hat, und da entstand jetzt ein Gespräch. Amerika, Österreich und Indien. Und ein weiteres Erlebnis seiner Funkerlaufbahn konnte sich Anton Habsburg noch viele Jahre später erinnern. Als ich in Schloss Sonnberg eines Tages an meiner Funkstation arbeitete und mit einem Amerikaner in Lakehurst in Verbindung war, sagte mir dieser Amateur, er sehe gerade den Graf Zeppelin, der sich dem Turm nähert, an dem er sich verankern sollte. Und plötzlich sagt er mir, der Zeppelin steht in Flammen, die Passagiere stürzen heraus und sind dabei viele Menschen ums Leben gekommen, aber auch viele sind gerettet worden. Das war in Lakehurst am 6. Mai 1937, als die LZ-129, die Hindenburg, ausbrannte. Die Rundfunkreportage live vom Ort des Geschehens gilt als eines der wichtigsten Zeugnisse in der Geschichte des Radios. Starting to rain again, and the rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship were just holding it just enough to keep it from... It burst into flames. Get out of the way. Get it started. Get it started. It's crashing. And it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast. And all the folks between us, this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's place. Auch Anton Habsburg bekam einen Augenzeugenbericht zu hören, nicht via Radio, sondern eben per Funk. Ich sagte, bitte bleiben Sie am Apparat, ich werde nach Wien telefonieren, damit man nach Friedrichshafen zu den Dornier-Werken telefoniert und was passiert in Lekor. Themenwechsel. Anton Habsburg, der Verbandsfunktionär. In vielen Ländern Europas entstanden Anfang der 20er Jahre nationale Funkverbände, so auch in Österreich, wo am 23. Oktober 1925 in Wien der ÖVSV gegründet wurde, der österreichische Versuchssenderverband. Auf große Gegenliebe stießen die ambitionierten Funker keineswegs. Das Fernmelderecht bezog sich noch auf ein Hofkanzleidekret vom Januar 1847, und wie auch anderswo fürchteten die Post und das Militär das Eindringen von Nichtbefugten in das exklusive Reich der Nachrichtenübermittlung. Allein die Genehmigung des neuen Vereins dauerte ein halbes Jahr und so fand die konstituierende Generalversammlung des ÖVSV erst am 7. April 1926 statt. Die gesetzliche Regelung des Amateurfunkwesens ließ weiter auf sich warten. Erst zum Jahreswechsel 1927-28 trat die sogenannte Studiensenderverordnung in Kraft. Im Januar 1930 wurden die ersten Berechtigungsscheine erteilt. 1932 gab es eine Ablöse an der Spitze des Verbands und 1934 taucht erstmals offiziell der Name Anton Habsburg auf. In der Verbandszeitschrift, den OE-Mitteilungen, kurz OEM, vom Februar 1934. Ingenieur Emil Piskernik, OE8PE, inoffizieller, umso verdienstvollerer Chronist des ÖVSV. Und zwar steht drinnen, neuer österreichischer Amateursender. Die Telegrafendirektion Wien hat dem Studiensender Oskar Echo 3 AH, Herrn Erzherzog Anton, den Berechtigungsschein ausgefolgt. 73 ist beste XEVSV. Das heißt, dass Anton Habsburg einer der ersten gewesen sein muss, die das OE-Rufzeichen bekommen haben. Zuvor war es ja UU. Jawohl, das stimmt, denn OE gab es ja erst ab 1. Jänner 1934. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, im Jahr 1934 gab es damals dann ungefähr in der Mitte des Jahres 16 Lizenzen. Auf die Lizenz folgte bald die erste bedeutende Auszeichnung. Am 20. Dezember 1934 wurde dem Erzherzog Anton das Senderabzeichen des ÖVSV für Arbeit und Förderung übergeben. Anwesend waren der Präsident Martin, der Sekretär Plaschek und der Leiter der Südsektion Dr. Burkhardt aus Graz. Und zwar alles fand im Hotel Kranz in Wien statt. Wie konnte es innerhalb so kurzer Zeit zu einer so hohen Auszeichnung kommen? Er hat sich besonders bemerkbar gemacht, erstens einmal durch Geldspenden an den ÖVSV und zweitens hatte er durch seine Tätigkeit, er war ja wirklich ein fleißiger Amateur, vor allem im Juli 1934 besonders auf die Funkamateure aufmerksam gemacht, weil er mit seinem Flugzeug von Sonnberg nach Rumänien geflogen ist und während dieses Fluges auch gesendet hat und die Amateure ihn aufnehmen konnten. Der Flugfunk arbeitete damals im 52-Meter-Band, da durften die Amateure nicht arbeiten. Und sein Flugrufzeichen war Yankee Romeo Alpha Alpha India. Der gesamte Flug wurde von österreichischen Amateuren verfolgt und mit Rapporten belegt. Und als Erzherzog Anton in Rumänien war, und zwar in Soweta und in Brasov, hat er auf dem 40-Meter-Band mit vielen Amateuren und darunter auch vielen Österreichern gearbeitet. Davon wurde festgestellt dann auch, dass er einen 30-Watt-Sender benutzte, eine 38-Meter-Fuchsantenne verwendete. Hier war also ein Mäzen, der seine Aufgabe und sein Hobby sehr ernst nahm. Noch Jahrzehnte später erinnerte sich Anton Habsburg. Das Interessanteste für mich ist ja das Borgtroll States, weil ich der erste Europäer war, der mit allen 48 Staaten Nordamerikas gearbeitet hat. Das war im Januar 1938. Ein anderes Beispiel aus dieser Zeit. Den Sommer verbrachte man in Kärnten und da hat Anton Habsburg als OE8AH das Worked All Continents Diplom innerhalb von nur 2 Stunden gearbeitet. Zurück zum Verbandsleben. Nächster Hinweis in der Chronik. Im September 1936 übersiedelte das Clubheim des ÖVSV in die Beatrixgasse im 3. Wiener Gemeindebezirk ins Haus des österreichischen Pfadfinderinnenbundes, dessen Präsidentin Prinzessin Iliana war, also die Gattin Anton Habsburgs. Österreich hatte mittlerweile den Bürgerkrieg vom Februar 1934 hinter sich, die Republik war zerschlagen und einem klerikal-faschistischen Ständestaat gewichen, Österreichs Abhängigkeit vom großen Nachbarn Hitler-Deutschland wurde immer größer und dies alles wirkte sich natürlich auch auf das kleine Häuflein der Funkamateure aus. Man sah nur noch eine letzte Chance, sich zu behaupten, mit einer möglichst prominenten Persönlichkeit an der Spitze. Und im restaurativen Ambiente des Austrofaschismus war Anton Habsburg, wenngleich er sich immer und konsequent aus allem politischen Geschehen herausgehalten hatte, war er der geeignete Mann. Am 22. Dezember 1936 wurde er zum Präsidenten des ÖVSV gewählt. In den 30er Jahren war ich also Präsident des österreichischen Versuchssenderverbandes und war immer in Verbindung mit allen Amateuren und war auch mit meiner Funkstation sehr tätig. Schon dämmerte die nationalsozialistische Ära heran. Anton Habsburgs erster Kontakt mit den Machthabern hat, wenngleich aus tragischem Anlass, durchaus anekdotischen Charakter. Meine Gattin war die Prinzessin Iliana von Rumänien, war die Schwester vom König Karol von Rumänien, die Schwester von der Königin Elisabeth von Griechenland und die Schwester von der Königin Maria von Jugoslawien. Und der König Alexander von Jugoslawien wurde ermordet. Er hat damals, wie er sich ausgeschifft hat, hat zu seinen Adjutanten gesagt, hier kommen wir nicht lebendig heraus. Schlechte Bewachung, schlechte Kontrolle und da hat er gesehen und er wurde eben erschossen. Das war in Madrid am 3. Oktober 1934. Zum Begräbnis fliegt Anton Habsburg mit seiner Gemahlin nach Belgrad und trifft dort auch den Vertreter des Deutschen Reichs, Reichsmarschall Hermann Göring. Auf dem Rückflug geschieht dann Ungewöhnliches, denn den Flugzeugen war unterwegs der Kontakt mit dem Zielflughafen streng verboten. Und wie ich so fliege, kurz nachdem ich weggeflogen war von Belgrad, höre ich die Maschine von Hermann Göring, der ruft München. Da denken wir, nanu, der macht etwas, was ja nicht erlaubt ist. Und dann bestellt er für den Herrn Reichsmarschall und seine Begleitung das Frühstück in München. Genau detailliert mit so viel Tassen Kaffee und so viel Butterbrote oder Semmeln und so weiter. Ganzes Detail, wie in ein Restaurant das Menü steht. Und ich natürlich empört, dass man auf der Flugsicherungswelle sowas macht und schon gar so weit weg. Und jetzt mache ich etwas, was auch verboten ist, Flugzeuge untereinander dürfen nicht arbeiten. Also ich rufe die Maschine von Hermann Göring, der Funker antwortet und ich sage, ich wünsche dem Herrn Reichsmarschall guten Appetit zum bestellten Frühstück. So. Und jetzt denke ich mir, jetzt werden sie schweigen, weil der Funker wird sagen, wir dürfen ja das eigentlich nicht machen und da hören die Maschinen zu. Nach ein paar Minuten ruft mich wieder die Maschine von Göring und sagt, der Herr Reichsmarschall dankt für die Wünsche. So harmlos sollte es nicht bleiben, auch nicht für die Funkamateure. Mit dem am 13. März 1938 erfolgten Anschluss Österreichs an Deutschland endete die Tätigkeit des ÖVSV. Seine Mitglieder wurden, soweit sie arischer Abstammung waren, in den deutschen Amateursendeverband DASD übergeleitet. Die nunmehrige Ostmark wurde in zwei DASD-Reichsgaue aufgeteilt, Donaulande und Alpenlande. Dem diplomatischen Geschick Anton Habsburg war es zu verdanken, dass zwei bewährte, alteingesessene Amateurfunker und nicht etwa irgendwelche Nazi-Bonzen Landesverbandsleiter wurden. Es gab nur noch 6 Sendegenehmigungen und auch die wurden am 1. September 1939 mit Kriegsbeginn eingezogen. Erst 1943 gab es dann wieder einige sogenannte Kriegssendegenehmigungen. Und Anton Habsburg? Er schenkt den Großteil seiner Ausrüstung her, packt den Rest weg, denn im Januar 1939 wird er zur Luftwaffe eingezogen. 6 Monate in Berlin-Schönwald, nach Strich und Faden geschliffen und sofort nach Kriegsausbruch im Polenfeldzug einberufen zur Kurierstaffel 10 bei den Heeresaufklärern in unbewaffneten Maschinen. Daheim im Schloss Sonnberg wird inzwischen die Gemahlin immer wieder von Nazis belästigt und provoziert. Wir haben wahrscheinlich gewartet, dass meine Gattin irgendetwas auf Hitler schimpft, damit sie sie gefangen nehmen können. Irgend so was Blödes. Und da habe ich über meinen Staffelkapitän an Hitler das Ansuchen gerichtet, den Namen führen zu dürfen, den ich bei meiner Geburt hatte. Und Sie wissen, nach dem Anschluss gab es ja kein Österreich, es war nur die Ostmark. Und nach 8 Tagen kommt die Antwort vom Führer. Meine Gattin, meine Kinder und ich dürfen die Bezeichnung Erzherzog von Österreich bzw. Erzherzogin von Österreich führen. Und jetzt sind die Nazis ganz klein geworden, nicht wahr? Von Hitlers Gnaden gibt es einen Erzherzog von Österreich, so etwas. Die nächsten Etappen, Feldwebel und Leutnant im Frankreichfeldzug, dann Abkommandierung nach Berlin zur Pilotenausbildung als Gruppenfluglehrer. Der Gruppenfluglehrer hatte die fliegerische Ausbildung und wenn kein Flugwetter war, die militärische Ausbildung. Und das hat mir nicht gepasst. Und da habe ich an den Obersten mich gerichtet und habe gesagt, bitte Herr Oberst, ich glaube, ich bin sehr geeignet für die fliegerische Ausbildung, aber für die militärische Ausbildung habe ich zu wenig Erfahrung. Wäre es nicht möglich, dass ein Offizier, der nicht Flugzeugführer ist, die militärische Ausbildung hat? Das ging so 2 Jahre bis 1943, als Hitler einen Geheimbefehl erließ. In diesem Geheimbefehl stand, alle Angehörigen von Regierenden und ehemals regierenden Herrscherhäusern sind aus der Luftwaffe in Ehren zu entlassen. Und das geschah am 1. Juli 1944. Am 3. Juli ist Anton Habsburg bereits in Rumänien, wo sich Gattin und Kinder im Schloss Bran aufhalten. Am 22. Juli durchbrechen die sowjetischen Truppen die rumänische Front. König Michael verbündet sich mit der Sowjetunion und erklärt Deutschland den Krieg. Und nun war ich plötzlich Feind geworden, nicht wahr? Ich war ja ein Oberleutnant der Luftwaffe und war ein Feind. Man beschließt zu bleiben, sich mit den sowjetischen und rumänischen gegenüber irgendwie zu arrangieren. 2 kann Anton Habsburg 1947 sogar in die Schweiz fliegen. Eine kommunistische Delegation soll zu einer Tagung abgeliefert werden. Der mitreisende Passagier erlebt beim Einstieg in die Maschine aber eine Überraschung. Der Pilot 100%ig besoffen, der Co-Pilot 90% besoffen, gerade dass sie so geschwankt sind bis zur Maschine. Ich sage dem Piloten und Co-Piloten, setzt euch hinten hin im letzten Sitz und schlaft's. Habsburg fliegt die Maschine selbst hin und zurück und nützt den Schweizaufenthalt gleich fürs Hobby. In der Zeit, in 1947, habe ich mir in der Schweiz einen Sender gebaut und einen HRO gekauft und den nach Rumänien gebracht und habe das ganze Jahr als YR5AH gearbeitet von Rumänien. Natürlich unlizenziert, aber es war doch wurscht. Aus dieser Zeit stammt die berühmte Banknoten-QSL. Für den Gegenwert von 4 Schweizer Franken gab es 1 Million Lei in 500er Banknoten. Die erhielten einen Aufdruck mit dem Rufzeichen YR5AH und mit allen Daten einer QSL. Als QSL-Vermittler wird der HB9CE angeführt, das war ein Freund Franz Bech in Zürich. 1948 dankt der rumänische König ab, die Familie Habsburg muss endgültig fliehen. Wir sind daraufhin von Rumänien in die Schweiz gefahren und von der Schweiz kurz nachher nach Argentinien. Ich hatte Argentinien ausgewählt, weil die spanische Sprache für mich eine sehr bekannte Sprache ist. Und in Argentinien wollte ich natürlich auch mich als Amateur betätigen. Da in Argentinien damals einem Ausländer keine Lizenz gegeben wurde, hat ein argentinischer Amateur, und zwar Osman Masorati, der sein Rufzeichen hatte, aber kaum gearbeitet hat als Funker, mir gesagt, ach, tun Sie doch mit meinem Rufzeichen arbeiten und sagen Sie, hier Osman, dann kriege ich die QSL-Karten und Sie schicken die QSL-Karten als Osman an die betreffende Station. Und so wurde Anton Habsburg unter LU6BS zwischen 1949 und 1952 abermals zum Funkpiraten. Der legale Inhaber dieses Rufzeichens, Osman C.A. Mazzarati, lebt heute im 80. Lebensjahr in Santa Fe bei Buenos Aires. Dort haben wir mit ihm gesprochen. Yo tengo la actividad como radioaficionado desde el año 43 y estuve muy activo hace muchos años, ahora un poco inactivo. Bis 1943 war ich sehr aktiv, jetzt bin ich es eher selten wegen persönlicher Probleme. Ich war mit Erzherzog Anton Habsburg gut bekannt, der noch immer in Argentinien sehr berühmt ist. Wir pflegten Freundschaft und blieben in Kontakt, bis er nach Europa zurückkehrte. Para mí fue una excelente persona y no me puedo expresar correctamente. Für mich ist er eine große Persönlichkeit, sehr, sehr, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Wie haben Sie den Anton Habsburg kennengelernt? Yo al señor Habsburgo lo conocí en la oportunidad en que él se encontraba en Rumanía en la época de la guerra y por la visita. Ich lernte ihn während des Krieges in Rumänien kennen. Durch meinen Freund Horacio Martinez Seva hatten wir Kontakt mit ihm. Doch dieser Kontakt brach auf einmal plötzlich ab. Pensando tal vez que habían tenido alguna dificultad muy grande con las tropas de ocupación. Pero luego, wir dachten zunächst, er hätte Schwierigkeiten mit den Besatzungstruppen. Auf einmal funkte er dann von der Conte Grande, dem Schiff, mit dem er mit Prinzessin Elena und den 5 Kindern nach Argentinien kam. Así que tuvimos oportunidad de esperarlo en el puerto y conocerlo personalmente. So hatten wir Gelegenheit, im Hafen auf ihn zu warten und ihn persönlich kennenzulernen. Können Sie uns sagen, warum Anton Habsburg in Argentinien keine reguläre, auf ihn ausgestellte Funklizenz bekam? Acá en la Argentina, desgraciadamente en esa época, no se permitía el uso de la licencia. Zu dieser Zeit war es in Argentinien nicht gestattet, Lizenzen an Ausländer zu vergeben. Es gab zwar einige Ausnahmen, aber Anton Habsburg konnte keine von den argentinischen Behörden ausgestellte Lizenz erwirken. Wo befand sich denn die Station, die er mit dem, nun sagen wir, geborgten Rufzeichen betrieb? Acá en Buenos Aires, no. Yo sé que él estaba ubicado en Don Torcuato. Nicht hier in Buenos Aires. So wie ich weiß, befand sie sich in Dr. Cuatro, also ganz in der Nähe von Buenos Aires. Man sagt uns, dies sei eine relativ kleine Privatwohnung gewesen? Sí, sí, correctamente. Era su domicilio particular, porque en ese lapso. Ja, denn in dieser Zeit reiste die Prinzessin Elena in die USA ab und die Kinder fuhren nach Europa zurück. So blieb er allein ohne Familie hier. Und wie lange waren Sie da mit ihm in Kontakt? L'amicizia io la continuai a tal momento che él se radicò de vuelta in Europa. Die Freundschaft hielt, bis auch er nach Europa zurückflog. Wir waren dann noch in brieflicher Verbindung bis wann kann ich leider nicht sagen, weil mein Gedächtnis nicht mehr das Beste ist. Osman Mazzarati, LO6BS. Er hat bereits angedeutet, dass es in der argentinischen Zeit einschneidende Änderungen im Privatleben von Anton Habsburg gab. Seine Frau trennte sich von ihm, reiste in die USA und gründete dort 1967 in Elwood City in Pennsylvania ein Kloster, in dem sie als Mutter Alexandra bis zu ihrem Tod 1991 Äbtissin war. In einem Interview mit der Fernsehstation WTAE in Elwood sagte sie: I love America, I'm extremely grateful for being here and really I feel that I have brought something precious from Romania. It's the faith of our people, and that is a gift which we can give the Americans and which the Americans need. Ich liebe Amerika und bin sehr dankbar, hier leben zu dürfen. Und ich bin überzeugt, aus Rumänien etwas Wertvolles mitgebracht zu haben. Das ist der Glaube unseres Volkes. Und dies ist ein Geschenk, das wir den Amerikanern geben können und dessen die Amerikaner bedürfen. Offiziell wurde die Ehe 1954 in Massachusetts geschieden. Die 6 Kinder, mittlerweile zwischen 10 und 20 Jahre alt, kehrten zunächst allein nach Europa zurück, bis ihnen schließlich Anton Habsburg nachfolgte. Dass man damals in Österreich wieder legal funken dürfte, war nicht zuletzt einem diplomatischen Gusto-Stück Anton Habsburgs zu verdanken. Der ÖVSV war im Mai 1946 wiedergegründet worden, doch gestatteten die vier Besatzungsmächte nicht die Wiederaufnahme des Amateurfunkverkehrs. Bis 1951-52 wurde also heftig illegal gefunkt. Dann hielt man sich eher zurück, um die Alliierten nicht zu provozieren, denn zumindest die Briten und Amerikaner deuteten 1953 ein erstes Entgegenkommen an. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Verbandspräsident Erwin Heitler, OE1ER, Verbandssekretär Willi Plaschik, OE3WB, der Redakteur des Mitteilungsblattes OEM, Herbert Bless, OE1BS, Karl Warnieck, OE1KW und Anton Habsburg fuhren zu einer Tagung der IARU, der Internationalen Amateurradio-Union, in die Schweiz. Karl Warnieck erinnert sich. Da war die erste Konferenz der Region 1 in Lausanne. Und wir, also der Erzherzog Anton, der Heidler, der Plaschek, der Bless und ich, sind dorthin gefahren. Und ich war Mitglied vom administrativen Komitee dort. Nur ist ganz klar, wir haben nicht allzu viel mitreden können, weil wir ja keine Unterlagen gehabt haben. Und da erfuhr ich durch Zufall, dass der Präsident des französischen Verbands dort ist, und der ist Generalleutnant und Chef des französischen Nachrichtendienstes. Und noch vorher haben wir erfahren, dass also nicht nur die Russen jetzt gesagt haben, sondern eigentlich in Wirklichkeit auch die Franzosen. Und die Russen mehr oder weniger jetzt gesagt haben, weil die Franzosen auch nicht wollten, gell? Das haben wir erfahren. Und da habe ich zum Erzherzog gesagt, Kaiserlich gehört, es wäre doch eine Möglichkeit, wenn man vielleicht über den hohen Offizier, wenn wir mit dem reden, dass er auf den französischen Vertreter im Kontrollrat einen Fluss nimmt und sagt, okay, macht sich doch nicht lächerlich, diese paar Mander und da werden doch nicht das französische Weltreich in Gefahr bringen. Und der Herzog Anton hat sich sofort aufgerufen, ja, der perfekte französische Kontrolle, der ist ja etwa der große Mann, nicht wahr? Ja, das ist ja eins und nie, nicht wahr? Die haben doch alle, sind doch viel, ja, der in 7 Sprachen, ja, der mit allen geredet. Sagen wir, haben uns herangepirscht an den Präsidenten, nicht wahr? Und hat uns zuerst einen Termin gegeben im Hotel. Haben wir dann sagen lassen, nein, er muss dringend nach Paris, wir treffen uns noch am Bahnhof. Am Bahnhof in Lausanne. Und das sehe ich heute noch, die Bahnhofsaale, die wir 5 Jahre mitspielen, und der ist ein eleganter Mann. und haben ihm das vorgetragen. Und hat uns jeden Einzelnen in die Hand versprochen, dass er alles machen wird. Also ich glaube, das war der entscheidendste Augenblick während der ganzen Verbandsgeschichte von 45 an. Und der Punkt, was soll ich sagen, bei der ersten Kontrollortssitzung im Herbst ist das Platzwert gekommen. Anton Habsburg zog sich bald aus dem aktiven Verbandsleben zurück und frönte nur noch privat seinem Hobby. Das Schloss in Niederösterreich war devastiert und lag nun in der sowjetischen Besatzungszone. Mehr Sicherheit und eine neue Zukunft versprachen ein neues Quartier in der amerikanischen Zone in Salzburg. Der Sender, den ich in der Schweiz gebaut hatte, der mich nach Rumänien begleitete und der dann mit mir nach Südamerika gegangen ist, hat mich auch begleitet wieder zurück nach Europa und hier nach St. Lorenz am Mondsee. Hier bekam er nun OE5 AH, allerdings eine neue Station, die ihm Hermann Ebner baute, OE5 HE, ein Funkamateur, der seinen prominenten Kollegen in dessen letzten Lebensjahren oft zur Seite stand. Kennengelernt habe ich ihn 1955, als er zu mir kam und mich bat, bei der Errichtung seiner Station im Mondsee zu helfen. Und seither bin ich dann immer mit ihm in Kontakt gewesen. Er hat damals sein Gerät benutzt, das er da aus Südamerika mitbrachte, aus seiner Emigration. Und allmählich wurde er damit unzufrieden und dann haben wir uns entschlossen, dass ich ihm ein neues Gerät baue. War er noch sehr aktiv in seinen letzten Lebensjahren? Ich möchte sagen, fast bis zum letzten Tag. Letzte Eintragung im Logbuch, 5. Juli 1987, Cuiseau mit Whisky Delta 8 Kilo Whisky Tango. Anton Habsburg starb am 22. Oktober 1987. Am offenen Grab verabschiedete sich von ihm im Namen der Funkfreunde Ingenieur Erwin Piskernik, OE8 Papa Echo. Wenn man diese Biografie-Revue passieren lässt, stellt sich die Frage, wie jemand einzuordnen sei, der durch alle diese Stadien unbeschadet durchgegangen ist. Monarchie, Republik, Ständestaat, Nationalsozialismus, Exil in Rumänien und Argentinien, dann sowjetische und amerikanische Besatzungszone in der Zweiten Republik Österreich. Gehört da nicht auch Anpassungsfähigkeit bis zum Opportunismus dazu? Ich würde nie sagen, er war ein Opportunist, er war ein typischer Weltbürger und als österreichischer Adeliger alten Stammes mit allen Leuten überall so gut, dass er mit jedem sprechen konnte. Wer könnte uns die Persönlichkeit dieses außergewöhnlichen Menschen besser nahebringen als jemand aus dem engsten Familienkreis? Seine Tochter, Alexandra Bayou, beziehungsweise ihre kaiserliche Hoheit, Erzherzogin Alexandra. Ja, das ist für uns sehr schwierig zu sagen, weil wir ihn als Kinder eigentlich kaum gesehen haben. Nicht? Er war ja in Berlin, er war ja Fluglehrer und durch eben seinen Beruf und durch die ganzen politischen Ereignisse und den Krieg haben wir ihn eigentlich kaum zu Gesicht bekommen. Für uns war er auch nur eben der Flieger. Und dann, als er 1944 entlassen wurde aus der Luftwaffe, da kam er dann nach Rumänien, wo wir alle waren als Kinder. Und auch dort, eigentlich haben wir wenig von ihm gesehen, weil er sich gekümmert hat um irgendwelche Flüchtlinge oder sonst irgendetwas. Aber Sie sind ja dann miteinander noch über den großen Teich gefahren? Wir sind dann miteinander über den großen Teich gefahren und vielleicht kann man es am ehesten so schildern. Mein Vater war jemand, der also völlig aufgegangen ist in seiner technischen Welt. Und dass auch wenn er mit uns zusammen war, wir ihm nie so ganz das Gefühl hatten, wie man heute sagen würde, normal, dass das unser Vater ist. Würde das heißen, dass der Amateurfunk für ihn nicht bloß sein liebenswürdiges Hobby war, sondern... Nein. Das war sein Leben. Das war absolut sein Leben. Also das Funken und das Fliegen, überhaupt die Technik. Er war ja gelernter Elektroingenieur. Nicht? Also wenn er arbeiten konnte, sei es an dem Auto, sei es an einer Elektroleitung. Wenn wir ihn gebraucht haben, weil irgendetwas kaputt war, hat er uns das sofort repariert. Er war immer für uns da in dem Sinn. Bei allem füglichen Respekt höre ich da ein ganz klein wenig Traurigkeit heraus. Ja, weil wir ihn eigentlich, ich muss sagen, erst im Alter wirklich kennengelernt und lieben gelernt haben. Das war, als Sie dann schon wieder in Österreich zurückkamen? Als wir wieder zurückkamen nach Österreich, ich bin 58 nach Österreich zurückgekommen, weil er ist ja dann die ganzen Jahre, meine Eltern haben sich doch getrennt und er ist dann nach Österreich gekommen und wir waren ganz in den USA. Er war ja nur mit uns in Argentinien und dann nicht mehr. Und dann haben wir ihn eigentlich erst wieder kennengelernt nach dem Jahr 58. Und hat es dann da die Möglichkeit gegeben, dass Sie endlich wirklich auch jene persönliche Nähe gefunden hatten? Ja, eigentlich schon, aber eben wie gesagt schon eigentlich ganz spät. Eigentlich erst, ich würde sagen, in den 70er Jahren. Er hat sehr viel für den österreichischen Amateurfunk getan, sehr viel Großartiges geleistet. Haben Sie das Gefühl, dass er dort das entsprechende Maß an Dankbarkeit dafür bekommen hat, als er nach dem Krieg zurückgekommen ist? Das kann ich wenig sagen. Er hat auch, glaube ich, in der Beziehung nie etwas erwartet, dass er, dass ihm besonders gedankt wird. Er war nur unwahrscheinlich glücklich, wenn irgendeine, sagen wir, Flieger, Schüler oder Kollege gekommen ist und ihn besucht hat und ihm mit ihm also gesprochen hat übers Fliegen und er bewundert wurde von was er getan hat, vom Fliegen oder Funken oder so weiter. Da war er dann ganz glücklich, weil das war also für uns das größte Merkmal meines Vaters, ist der unwahrscheiche Humor, den er hatte und der endlos Geschichten erzählt hat über seine Fliegerei. Und das war für alle faszinierend, auch wenn man es x-mal wieder gehört hat. Und auch also für meinen Mann und die anderen Schwiegersöhne. Und auch wenn wir Gäste hatten und die dann zu meinem Vater brachten, hat er dann auch in jeder Sprache sich mit den Leuten unterhalten können und war also in der Beziehung unwahrscheinlich da. Die Frage drängt sich auf, was bleibt? Wo sind die Spuren geblieben? Was ist eigentlich mit dem Nachlass Anton Habsburgs geschehen? Hermann Ebner, OFMVE? Er hat nach seinem Tod mir, das heißt schon vorher, diese Anlage überantwortet, mit dem Auftrag, sie zu beschützen, aufzubewahren. Und das war mir am Endeffekt aufgrund des Umfanges nicht möglich. Ich habe sie dann dem Landesmuseum in Linz übergeben und dort befindet sich die gesamte Anlage. Die Betreuung des Nachlasses obliegt Franz Gangl. Er, das ist bestimmt kein Zufall, ist selbst Funkamateur mit dem Rufzeichen OE5GGN. Wie ist denn der Nachlass von Anton Habsburg archiviert? Der Nachlass, die Station und die Logbücher und auch einige QSL-Karten befinden sich in der Techniksammlung des OE-Landesmuseums, speziell an der Clubstation OE5 XR Romeo November. Das ist die Clubstation des OE-Landesmuseums und wir waren bei gewissen Ausstellungen, die mit der Nachrichtentechnik zu tun hatten, waren wir auch auf Sendebetrieb. Und die Station von Anton von Habsburg wurde auch bei uns im Museum schon gezeigt und sollte sich wieder eine Gelegenheit geben, eine Ausstellung in dieser Richtung, die mit Nachrichtentechnik oder so zu tun hat, dann werden wir sie selbstverständlich wieder der Öffentlichkeit zeigen. Mein Dank am Zustandekommen dieser Dokumentation gebührt neben allen, die selbst zu Worte kamen, Peter Haldowski, OE1 PQW und dem Historischen Archiv des ORF für die Überlastung wertvoller Tonaufzeichnungen, sowie unserer spanischen Redaktion und Helge Reindl für sachkundige Hilfe bei den Recherchen. Womit wir das Logbuch zuklappen. OE5AH schließt seine Station.